Ich halte mich raus aus den Dingen des Lebens und halte mich raus aus den Dingen des Seins. Laufe alleine auf all meinen Wegen, ich laufe allein in den Schatten hinein. Ein einsamer Wolf, der alles verabscheut, braucht keine falsche Verlogenheit. Sie tun nur freundlich, bisschen wahres Gesicht ist dann endgültig Zeit. So wie sie kommen, so gehen sie bald. Wenn du mal stirbst, dann stirbst du allein. Ich habe entschieden, die Menschen zu meiden und bleibe ein einsamer Krieger. Askese vom Leben, sie ist mir viel lieber als mitten unter euch zu verweilen. Ich geh nicht auf Feiern, ich will nicht verreisen. Such mir ein Fleck, um alleine zu bleiben. Und meine Aufmerksamkeit, sie wächst in der Großstadt unermesslich. Betrachte die Menschheit als einzigen Feind. Beobachte all ihre Schritte. Reizüberflutung, Alarmstufe rot. Ihr seid nur wie Psychos in euren Scheißtexten. Ich schiebe Psychosen, bevor sie mich wegschließen. Weil alles auf dieser Welt ist mir zu viel. Die Menschheit als Rasse, das grausamste Tier. Doch sie wollen es nicht akzeptieren. Toleranz, eine Einbahnstraße. Ich muss scheinbar alles tolerieren. Cancel Culture, rosa, rote Brille. Bevorzuge selber die Stille. Also haltet ihr besser das Maul, bevor es noch weiter eskaliert. Weltliche Verlangen sind in mir nicht existent. Normalität, was ihr unter normal kennt. Weltliche Verlangen sind in mir nicht existent. Wenn dem so ist, dann bin ich weltfremd. Weltliche Verlangen, weltliche Verlangen. Weltliche Verlangen, gefangen auf der Erde. Weltliche Verlangen, weltliche Verlangen. Ich bin gefangen in der Höhle eines Menschen. Sie sind arm oder reich, für mich alles, was wichtig bleibt, ist egal, was du erreichst. Im Tod sind sie alle gleich, sie definieren sich durch den Besitz. Doch ich bleibe lieber nur schlecht. Ein Kleidungsstück macht dich noch lange kein Stück besser, weil dein verdammtes Herz sitzt nicht im Designerfummel, sondern tief in deiner Brust. In meinem Kopf steigt dieser Frust. Und die Lust zu diskutieren ist schon lange nicht mehr da. Denn Jahr für Jahr kannst du immer weiter sehen, wie sich die Menschheit dafür bestraft, indem sie Lebensgrundlagen nehmen. Es ist nicht schön, doch grausame Realität. Und der Unterschied entsteht, weil man bewusst alles ausblendet, was sich schlecht verkaufen lässt. Das schlechteste Geschäft ist der Tauschzeit gegen Geld. Denn alles kannst du kaufen, außer Zeit auf dieser Welt. Die weltlichen Verlangen haben dich in dem Besitz. Wurzel allen Übels ist gleichzeitig Nervengift. Du willst mehr, ich will nichts. Weltliche Verlangen sind in mir nicht existent. Normalität, was ihr unter normal kennt. Weltliche Verlangen sind in mir nicht existent. Wenn dem so ist, dann bin ich weltfremd. Weltliche Verlangen, weltliche Verlangen. Weltliche Verlangen, gefangen auf der Erde. Weltliche Verlangen, weltliche Verlangen.